die unendliche Geschichte. Es ist eine rätselhafte Sache mit den menschlichen Leidenschaften, und Kindern geht es damit nicht anders als Erwachsenen. Es gibt Menschen, die setzen ihr Leben aufs Spiel, um einen Berggipfel zu bezwingen. Niemand, nicht einmal sie selbst, könnten wirklich erklären, warum. Andere glauben nur dann, glücklich sein zu können, wenn sie woanders wären, als sie sind, und reisen ihr Leben lang durch die Welt. Und ein paar finden keine Ruhe, ehe sie nicht mächtig geworden sind. Kurzum, es gibt so viele verschiedene Leidenschaften, wie es verschiedene Menschen gibt. Für Bastian Balthasar Buchs waren es die Bücher. Wer niemals ganze Nachmittage lang über einem Buch saß und las und las und die Welt um sich her vergaß, nicht bemerkte, dass er hungrig wurde oder fror, wer niemals heimlich beim Schein einer Taschenlampe unter der Bettdecke gelesen hat, wer niemals Tränen vergossen hat, weil eine wunderbare Geschichte zu Ende ging und man Abschied nehmen musste von den Gestalten, mit denen man gemeinsam so viele Abenteuer erlebt hatte, wer nichts von alledem aus eigener Erfahrung kennt. Nun, der wird wahrscheinlich nicht begreifen können, was Bastian jetzt tat. Er starrte auf den Titel des Buches, und ihm wurde abwechselnd heiß und kalt. Genau das war es, was er sich schon immer gewünscht hatte. Eine Geschichte, die niemals zu Ende ging. Er musste dieses Buch haben, koste es, was es wolle. Das war leicht gesagt. Dieser unfreundliche Herr Koriander hatte ja nur allzu deutlich zu verstehen gegeben, dass er ihm kein einziges Buch verkaufen würde. Und verschenken würde er es schon gar nicht. Und doch wusste Bastian, dass er ohne das Buch nicht weggehen konnte. Jetzt war ihm klar, dass er überhaupt nur wegen dieses Buches hierher gekommen war. Es hatte ihn auf geheimnisvolle Art gerufen, weil es zu ihm wollte, weil es eigentlich schon seit immer ihm gehörte. Ehe er sich's versah, hatte er plötzlich das Buch unter seinen Mantel gesteckt und ging, ohne ein Geräusch zu machen, rückwärts auf die Ladentür zu. Er wollte verhindern, dass die Glöckchen Lärm machten, deshalb öffnete er die Glastür nur so weit, dass er sich gerade eben durchzwängen und sie leise von außen schließen konnte. Dann begann er zu rennen. Kälte und Nässe drangen durch den Mantel, doch Bastian fühlte es nicht. Ihm war heiß. Er hatte gestohlen. Er war ein Dieb. Dieses Buch war bestimmt einmalig und unersetzlich. Sicher war es Herrn Koreanders größter Schatz gewesen, doch wie teuer es ihn auch immer zu stehen kommen würde, er wollte es nicht verlieren. Dieses Buch war alles, was er auf dieser Welt noch hatte. Denn nach Hause konnte er jetzt natürlich nicht mehr. Bastian sah das stille, traurige Gesicht seines Vaters vor sich, und er wusste, dass er ihn unmöglich würde anlügen können. Aber die Wahrheit konnte er ihm erst recht nicht sagen. Nein, das Einzige, was er tun konnte, war fortzugehen. Irgendwohin. Weit weg. Der Vater sollte nie erfahren, dass sein Sohn ein Dieb war. Bastian hatte aufgehört zu rennen. Ohne es zu merken, war er seinen gewohnten Schulweg gelaufen. Die Straße kam ihm geradezu menschenleer vor, obwohl da und dort Leute gingen. Aber für einen, der viel zu spät kommt, erscheint die Welt rings um die Schule herum ja immer wie ausgestorben. Und plötzlich wurde Bastian klar, dass er auch hier von nun an nichts mehr verloren hatte. Er hatte sowieso Angst vor der Schule, dem Ort seiner täglichen Niederlagen. Und dann fiel ihm der richtige Ort ein, der einzige Ort, wo man ihn, vorläufig wenigstens, nicht suchen und nicht finden würde.